Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Überleben am Rande Arabiens, der Jemen zwischen den Fronten der Weltpolitik. Eine Sendung von Reinhard Baumgarten. Sanaa, 5 Uhr in der Früh. Rufe zum Morgengebet. Ein beeindruckendes akustisches Schauspiel legt sich über die Altstadt der jemenitischen Kapitale und holt die Menschen aus dem Schlaf. Die Jemeniten sind fromme Leute. Sie nehmen ihren Glauben und ihre religiösen Traditionen sehr ernst. Beinahe 100% der knapp 20 Millionen Einwohner sind Muslime, etwa zur Hälfte schiitische Saediten und sunnitische Schafiiten. Der Jemen gilt als das Armenhaus der arabischen Halbinsel. Das Pro-Kopf-Einkommen liegt bei knapp 800 Euro. Rund ein Fünftel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze von 2 Euro am Tag. Bettlerinnen vor dem Berb el-Jemen, dem Tor zur Altstadt von Sanaa. Mit dem Singen frommer Hymnen versuchen die drei schwarz eingehüllten Frauen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie waren verheiratet, sie wurden verstoßen. Ihre Eltern können ihnen nur bedingt helfen, deshalb sind sie auf milde Gaben angewiesen, um ihre Kinder durchzubringen. Es steht in diesen Tagen nicht zum Besten um die Wirtschaft im Jemen. Der Krieg gegen den internationalen Terrorismus wirft seine Schatten auf dieses Wüsten- und Gebirgsland im äußersten Südwesten der arabischen Halbinsel. Ausländische Investoren und Touristen meiden den Jemen, der in westlichen Medien gerne neben Afghanistan, dem Sudan und Somalia als eine der wichtigen Basen und Rückzugsgebiete für das Terrornetzwerk Al-Qaida gehandelt wird. Es gibt Al-Qaida-Anhänger im Jemen, sagt Dr. Faris El-Sakaf vom Zentrum für Zukunftsstudien in Sanaa, aber niemand weiß, wie viele. Al-Qaida existiert hier im Jemen nicht als echte Organisation. Es gibt hier einzelne Mitglieder, die mit Osama bin Laden auf die eine oder andere Weise in Kontakt stehen. Gleichwohl bietet der Jemen das passende Umfeld für Al-Qaida. Die unkontrollierbaren Stämme, die geografische Beschaffenheit mit Bergen, Schluchten und schwer zugänglichen Tälern. Es ist eine sehr konservative Gesellschaft hier, in der wahrscheinlich viele mit Al-Qaida sympathisieren. In den 80er Jahren folgen zwischen 10.000 und 25.000 Jemeniten dem Aufruf zum Dschihad. Sie gehen nach Afghanistan, um dort an der Seite der afghanischen Mudschahedin gegen die sowjetischen Eindringlinge zu kämpfen. Für sie ist der Dschihad ein gottgefälliger Abwehrkrieg zur Verteidigung des Islams. Die USA ermutigen damals junge Araber, in den Krieg nach Afghanistan zu ziehen. Auf Wunsch Washingtons finanziert Saudi-Arabien die religiös motivierten Kämpfer. Auf Wunsch Washingtons versorgt Pakistan sie mit Waffen und Logistik. Dann kommt im Februar 89 der Abzug der Roten Armee. Die vielen hunderttausend Mudschahedin in Afghanistan haben ihre Schuldigkeit getan. Der Kalte Krieg ist entschieden. Der Westen braucht sie nun nicht mehr, er lässt sie fallen und er überlässt Afghanistan seinem Schicksal und den Radikalen. Das ist der Anfang von Al-Qaida. Viele arabische Kämpfer stranden in Afghanistan. In ihren Heimatländern werden sie als Gefahr und als mutmaßliche Extremisten angesehen. Sie bleiben am Hindukusch, sie gründen Familien, sie führen ein, ihrer Meinung nach, gottgefälliges Leben. Der Sieg über die Rote Armee hat sie darin bestärkt, dass Gott mit ihnen ist. Nun entwickeln sie einen gefährlichen Hass auf den Westen, vor allem auf die USA. Der bisherige Höhepunkt ihres extremistischen Feldzugs gegen die Vereinigten Staaten war der Anschlag vom 11. September, an dem auch Jemeniten beteiligt waren. Keiner der bekannten Al-Qaida-Führer hat im Jemen oder bei Stämmen Zuflucht gefunden. Es gibt auch keine zuverlässigen Informationen über aus Afghanistan zurückgekehrte Leute. Wenn jemenitische Al-Qaida-Mitglieder mit ihren Familien nach Jemen zurückgekehrt sein sollten, dann haben sie das unbemerkt getan. Der Islam prägt den Alltag, den Tagesablauf, das öffentliche und gesellschaftliche Leben im Jemen. Fast alle Frauen tragen einen Gesichtsschleier und eine Abaya, die sie von Kopf bis Fuß in schwarzen Stoff hüllt. Hinter dem Schleier verbirgt sich indessen häufig eine ungeahnte Offenheit, die jemenitische Männer aus Furcht vor Spitzeln und Agenten nicht auszusprechen wagen. Nach dem 11. September, ich schwöre bei Gott, sind die meisten neugeborenen Jungen Osama genannt worden. Osama. Ich bin eine gebildete Frau, ich liebe Osama und wenn ich heiraten und einen Jungen zur Welt bringen sollte, dann wird der Osama heißen. Ich habe den Namen schon immer gemocht, aber nach Osama bin Laden mag ich ihn noch mehr. Meiner Meinung nach sind das Extremisten. Bei Osama bin Laden ist das eine Art islamischer Fanatismus. Mit Islam hat es nichts zu tun. Jemeniten mögen keine Unterdrückung. Die USA werden von allen Leuten gehasst. Die Vereinigten Staaten tyrannisieren die ganze Welt. Deshalb haben sie Osama nach dem 11. September geliebt. Er hat etwas ausgedrückt, was viele Menschen bewegt. Der Jemen ist voller politischer Besonderheiten und Widersprüche. Das Land bezieht etwa 200 Millionen Euro Wirtschafts- und Entwicklungshilfe aus westlichen Ländern. Zahlungskräftigstes Geberland sind die USA. In den Vereinigten Staaten leben und arbeiten Hunderttausende Jemeniten. Sie haben die begehrte Green Card bekommen, viele sind amerikanische Staatsbürger. Ihre Überweisungen bringen beinahe so viel harte Dollar ins Land wie der Export von Erdöl. Trotzdem, meint Dr. Faris Sakhaf, sieht die Mehrheit der Jemeniten in den USA zuvörderst eine Bedrohung. Wenn im Jemen eine Umfrage durchgeführt würde, dann würden wahrscheinlich 90% sagen, dass sie Osama bin Laden für einen Helden halten. Für einen Mann, der gegen Fremdherrschaft in muslimischen und arabischen Ländern kämpft. Mehr als 150 mutmaßliche Anhänger oder Sympathisanten Bin Ladens sind in den vergangenen Monaten verhaftet worden. Der Jemen steht unter Beobachtung. Jahrelang haben die USA die Führung in Sanaa zur Einhaltung der Menschenrechte aufgefordert. Seit dem 11. September 2001 aber ist alles anders. Für Washington, so der Menschenrechtler Khalid El-Ansi, zählt nur noch der Krieg gegen den internationalen Terrorismus. Es gibt Leute, die seit 7 oder 9 Monaten ohne Anklage einsitzen. Sie sitzen in Einzelhaft, ohne überhaupt offiziell befragt oder beschuldigt worden zu sein. Bei den Inhaftierten nach dem 11. September ist alles in der Schwebe. Nach unseren Informationen haben die Behörden Schwierigkeiten, überhaupt eine Anklage zu formulieren, weil sie keine Beweise haben. Aber wer fragt in Kriegszeiten schon nach Beweisen? Wer fragt nach Staatsanwälten, Strafverteidigern oder Richtern? Anfang November vergangenen Jahres wird Ali El-Harisi zusammen mit 5 Begleitern von einer Hellfire-Rakete im fahrenden Auto zerfetzt. Für den amerikanischen Geheimdienst CIA steht fest, dass es sich bei El-Harisi um den Drahtzieher des Anschlags auf das Kriegsschiff USS Cole im Oktober 2000 gehandelt hat. Damals sind im Hafen von Aden 17 amerikanische Seeleute bei einem Terroranschlag ums Leben gekommen. Seitdem drängt Washington Sanaa zu schärferem Vorgehen gegen mutmaßliche Extremisten. Die Zusammenarbeit zwischen den USA und dem Jemen ist vollständig und unerschütterlich, sagt Abdelkarim El-Iryani, bis vor kurzem noch Regierungschef in Sanaa. It's very well known that a large number of them are in jail and some of them. Gegen einige der Inhaftierten wird es ein Verfahren geben. Andere, gegen die offenbar nichts vorliegt, werden freigelassen. Gleichzeitig ist die Zusammenarbeit zwischen dem Jemen und den USA zur Vermeidung von Terroraktionen vollkommen. Die USA verstärken den Druck. Mehrere Dutzend, manche sagen mehrere hundert CIA-Agenten, FBI-Beamte sowie Militärberater helfen den jemenitischen Sicherheitskräften auf die Sprünge. Sollte das nicht reichen, dann stehen in Dschibuti jenseits der Meerenge zwischen der arabischen Halbinsel und dem Horn von Afrika 800 gut ausgerüstete US-Soldaten zur Terroristenjagd im Jemen bereit. Das jemenitische Volk gliedert sich in viele hundert Stämme. Manche Stämme bestehen nur aus einigen hundert Mitgliedern, andere zählen Zehntausende Angehörige. Die Regierung in Sanaa ist nicht stark genug, um das rund 550.000 Quadratkilometer große Land wirklich kontrollieren zu können. Immer wieder kommt es zu blutigen Zusammenstößen zwischen Regierungstruppen und bewaffneten Stämmen, die sich der Politik der Zentralmacht widersetzen. Immer wieder kommt es auch zu tödlichen Konflikten zwischen verschiedenen Stämmen. Es geht um Wasser. Es geht darum, wer aus einer gemeinsam genutzten Quelle wie viel Wasser auf seine Felder leiten darf. Der Streit eskaliert, Beleidigungen werden gewechselt, Fäuste fliegen, dann ein Schuss. Mohammed Hanedi sinkt tödlich getroffen zu Boden. Omar El-Faris rennt zurück zu seinem Dorf. Der 38-Jährige weiß, was kommt. Denn der Getötete gehört zum Stamm der Haras und er gehört zu den Cholan. Wir haben ganz unterschiedliche Waffen benutzt. Leichte Waffen, schwere Waffen. Das ging los mit Maschinengewehren. Am Ende haben sie dann Kanonen, Landminen, Dynamit, Panzerfäuste und Bomben eingesetzt. Als der Krieg der beiden Dörfer im Frühjahr 97 ausbricht, studiert Tahir an der Universität von Sanaa. Sofort kehrt der damals 19-Jährige mit drei Vettern in sein Dorf, zwei Autostunden von der Hauptstadt entfernt, in den schwer zugänglichen Bergen Nordjemens zurück. Die Haras sind sich einig, nur der Tod des Mörders kann Wiedergutmachung bringen. In den Bergen gibt es Grenzpunkte. Da ist ihre Grenze, hier ist unsere Grenze. Wir kämpfen zwischen den Bergen, wir kämpfen nicht in den Dörfern. Aber irgendwann haben wir doch unsere Dörfer geräumt. Wir haben Frauen und Kinder nach Sanaa oder in andere Dörfer geschickt. Nur die Männer sind zurückgeblieben, um zu kämpfen. 3 Jahre dauert dieser Krieg. Die Cholan sind in der schlechteren Position, denn ihr Dorf liegt gut 400 Meter tiefer als jenes der Haras. Tahirs Leute feuern von oben mit der dorfeigenen 180mm Kanone und sie beschießen das gegnerische Dorf mit Panzerfäusten, Mörsern und Maschinengewehren. Es ist verboten, Frauen und Kinder zu töten. Wir kämpfen auch nicht außerhalb des eingegrenzten Kriegsgebiets. Wenn wir beispielsweise solche Leute in Sanaa oder andernorts treffen, dann herrscht Friede zwischen uns. Souq El-Talaf, ein Marktflecken im Norden Jemens. Wer will, der kann hier alle Sorten Waffen kaufen. 170 Euro kostet eine gebrauchte Uzi-Maschinenpistole. 400 Euro kostet eine neue russische Kalaschnikow. Granatwerfer sind ab 500 Euro zu haben, Granaten kosten 4 Euro das Stück und Panzerminen 20. Panzerfäuste werden feilgeboten, amerikanische und deutsche Sturmgewehre, Pistolen, Revolver, Mörser. Wer Artillerie braucht oder Flugabwehrgeschütze, hier in der Nähe der saudischen Grenze kann er sie bestellen. Nach Schätzungen des jemenitischen Innenministeriums kursieren in dem südarabischen Land an die 60 Millionen Waffen. Im Schnitt besitzt somit jeder, vom Wickelkind bis zum Greis, 3 Waffen. Der Jemen ist eine streng patriarchale Gesellschaft. Männer bestimmen das Straßenbild, sie beherrschen die Politik, prägen das öffentliche Leben. Frauen, so das im Westen vorherrschende Bild, führen im Jemen ein Leben im Verborgenen, verschleiert, unterdrückt, eingesperrt und rechtlos. Zweimal, so heißt es im Jemen, verlässt eine anständige jemenitische Frau das Haus, wenn sie verheiratet und wenn sie begraben wird. Aber das Bild wandelt sich. Mehr und mehr Frauen im Jemen studieren, haben gut bezahlte Jobs, fahren Autos, verreisen, wählen selbst ihre Ehemänner aus. Langsam aber sicher dringen die Frauen in eine seit Generationen von Männern gehaltene Bastion vor. Kat, drei von fünf Frauen, so schätzt Ahmed Jaber Afi von der Nationalen Gesellschaft zur Bekämpfung der Kat-Sucht, kauen mittlerweile die sanfte Droge. Es wurde als unschicklich angesehen, wenn Frauen Kat kauten. Jetzt kauen sie wie die Männer, rauchen Zigaretten und Wasserpfeife. Auch in den Stämmen wurde früher kein Kat gekaut. Jetzt tun sie es. Täglich geben die Jemeniten mehr als 1 Milliarde Rial für Kat aus. Das sind umgerechnet rund 6,5 Millionen Euro. Arabia Felix, glückliches Arabien, das ist lange vorbei. Der Jemen hat gewaltige Umweltprobleme. Am gravierendsten ist der Wassermangel. Große Teile des 20-Millionen-Volkes werden bald auf dem Trockenen sitzen. Vor allem in der Hauptstadt Sanaa spitzt sich die Lage dramatisch zu. Souq el-Milh, der Eingang zur malerischen Altstadt von Sanaa. In den Hochhäusern aus Basalt und Kalkstein gibt es noch Ziehbrunnen. Aber diese liefern schon lange kein Wasser mehr. Bis zu 800 Meter sind die Brunnen im Becken von Sanaa tief. Hochleistungspumpen fördern das fossile Wasser zutage. In wenigen Jahren ist Schluss, sagt eine Studie der Weltbank. Sanaa verbraucht 5-mal mehr Wasser, als die Natur nachliefert. Die Einwohnerzahl der jemenitischen Hauptstadt ist in den vergangenen 4 Jahrzehnten förmlich explodiert. Als der Imam als Staatsoberhaupt 1962 abgesetzt wird, wohnen knapp 70.000 Menschen in Sanaa. Heute sind es rund 2 Millionen. Die Regierung in Sanaa sinnt darüber nach, wie sie das Wasserproblem in den Griff bekommen kann. 40% des Trinkwassers, so schätzt die Weltbank, gehen wegen des maroden Leitungssystems verloren. Hier könnte durch bessere Wartung Wasser und damit Zeit gewonnen werden. Aber der mit rund 5 Milliarden Euro beim Ausland in der Kreide stehende Jemen ist nicht flüssig, hat kein Geld. Langfristig soll entsalztes Wasser aus dem Roten Meer die Hauptstadt vor dem Verdursten bewahren. Doch dazu müsste eine 260 Kilometer lange Pipeline, das Lebenselixier über 2 mächtige Gebirgszüge, auf 2300 Meter hinaufschaffen. Die Kosten von vielen 100 Millionen Euro wird das bitterarme Land alleine kaum schultern können. Dem Jemen stehen unruhige Zeiten ins Haus. Die innen- wie auch die außenpolitischen Probleme spitzen sich zu. Die gewaltige Militärpräsenz der USA im Nahen Osten stößt im Jemen auf breite Ablehnung. Die ganze arabische Welt möchte vor allem eine Frage beantwortet haben. Was haben die Irakis getan? Was rechtfertigt einen Angriff? Warum? Natürlich wegen des Öls. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Ich glaube nicht, dass dort versteckte Waffen sind. Sanaa, 5 Uhr in der Früh. Die Rufe zum Morgengebet holen die Menschen aus dem Schlaf. Die Jemeniten sind fromme Leute. Sie nehmen ihren Glauben, ihre religiösen Traditionen und ihre politischen Grundsätze sehr ernst. Aber die Jemeniten sind auch Pragmatiker. Al-Hikma min al-Yemen. Die Weisheit kommt aus dem Jemen, hat vor beinahe 1400 Jahren der Prophet Mohammed über die südlichen Nachbarn gesagt. Vor 12 Jahren hat Präsident Ali Abdullah Saleh den Spruch des Propheten missachtet. Im UN-Sicherheitsrat hat der Jemen damals mit Nein gestimmt, als es um die Frage eines Krieges gegen den Irak ging. Es war das teuerste Nein in Jemens moderner Geschichte. Die USA haben sofort alle Wirtschafts- und Finanzhilfe gestrichen und auf Jahre ausgesetzt. Saudi-Arabien hat damals rund 2 Millionen jemenitische Gastarbeiter ausgewiesen. Saleh ist heute klüger. Sein Volk protestiert, die politische Führung aber, sie hält sich dieses Mal an die Weisheit. Schweigen ist Gold. Denn der Jemen soll nicht noch mehr ins Fadenkreuz von Pentagon und CIA geraten. Das war Hintergrundpolitik. Heute Überleben am Rande Arabiens. Der Jemen zwischen den Fronten der Weltpolitik. Eine Sendung von Reinhard Baumgarten. Redaktion Henning von Löwies. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare zu den türkisch-amerikanischen Beziehungen nach dem Besuch von Außenminister Powell, zur sich zuspitzenden Diskussion um die Reform der Sozialsysteme und den wirtschaftlichen Folgen der Lungenkrankheit SARS.